Drei Tage nun, nachdem Festus die Statthalterei angetreten hatte, ging er von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Und die Hohenpriester und die Ersten der Juden machten ihm Anzeige wegen des Paulus und ersuchten ihn und baten es sich als Gnade aus, dass er ihn nach Jerusalem kommen lasse, indem sie einen Anschlag machten, ihn unterwegs zu töten. Festus nun antwortete, Paulus sei im Gewahrsam in Caesarea, er selbst aber werde in kurzem abreisen, dann, sagte er, können eure Herren mit hinuntergehen, und wenn etwas Unrechtes an dem Manne ist, ihn verklagen. Nachdem er aber höchstens 8 bis 10 Tage bei ihnen verweilt, ging er hinunter nach Caesarea und bestieg am folgenden Tag den Richterstuhl und ließ den Paulus vorführen. Da er aber erschien, stellten sich die von Jerusalem heruntergekommenen Juden um ihn herum und brachten viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht imstande waren zu beweisen, während Paulus dartat, dass er weder gegen das jüdische Gesetz, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser sich irgend vergangen habe. Festus aber, der sich die Juden verpflichten wollte, erwiderte dem Paulus, willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dich dort hierüber vor mir richten lassen? Paulus aber sagte, ich stehe vor dem kaiserlichen Richtstuhl, hier muss ich Recht nehmen. Den Juden habe ich kein Unrecht zugefügt, wie du am besten weißt. Wenn ich nun im Unrecht bin und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben, wenn aber nichts an den Anklagen ist, die diese gegen mich vorbringen, so darf mich niemand ihnen preisgeben, ich lege Berufung ein an den Kaiser. Hierauf beriet sich Festus mit den Räten und antwortete, du hast den Kaiser angerufen, so sollst du zum Kaiser kommen. Nach Verfluss einiger Tage aber kamen der König Agrippa und Bernike zur Begrüßung des Festus nach Caesarea. Da sie aber etliche Tage daselbst verweilten, legte Festus dem König die Angelegenheit des Paulus vor und erzählte ihm, es ist ein Mann da, der von Felix her gefangen zurückblieb, über den mir, als ich nach Jerusalem kam, die Hohenpriester und die Ältesten der Juden Anzeige machten und seine Verurteilung verlangten. Ich antwortete ihnen, dass es bei den Römern nicht Brauch sei, einen Menschen aus Gunst preiszugeben, ehe der Angeschuldigte seinen Anklägern gegenübergestellt sei und Raum zur Verteidigung über die Anklage bekommen habe. Da sie nun hier eintrafen, habe ich ohne Aufschub am folgenden Tag den Richtstuhl bestiegen und den Mann kommen lassen. Die Kläger traten auf und vermochten nicht etwas Schlimmes, wie ich es vermutete, über ihn vorzubringen. Sie hatten aber einige Beschwerden gegen ihn in Betreff ihrer Religion und eines gewissen verstorbenen Jesus, von welchem der Paulus behauptete, dass er lebe. Da ich nun mit einer Untersuchung über diese Dinge in Verlegenheit war, sagte ich, ob er wohl nach Jerusalem kommen und dort darüber Recht nehmen wolle. Da aber Paulus Berufung einlegte, um für das Erkenntnis des Augustus zurückgestellt zu werden, befahl ich ihn in Gewahrsam zu halten, bis ich ihn zum Kaiser schicke. Agrippa aber sprach zu Festus, ich möchte wohl selbst auch den Mann hören. Morgen, sagte er, sollst du ihn hören. Am Tage darauf nun kamen Agrippa und Bernike mit großem Gepränge und gingen in das Verhörzimmer, nebst den Obersten und Notabeln der Stadt, und auf Befehl des Festus ward Paulus vorgeführt, und Festus sprach, hier, mein König Agrippa und alle ihr Anwesende, schaut ihr den, wegen dessen mir die ganze Versammlung der Jude in Jerusalem und hier anlag mit dem Ruf, er dürfe nicht am Leben bleiben. Ich aber konnte keine todeswürdige Handlung an ihm finden, da er aber selbst sich auf den Augustus berief, erkannte ich auf seine Absendung. Etwas Gewisses weiß ich dem Herrn über ihn nicht zu berichten. Darum ließ ich ihn vor euch vorführen, und besonders vor dir, König Agrippa, damit ich durch ein angestelltes Verhör Stoff zum Bericht bekomme. Denn es scheint mir widersinnig, einen Gefangenen zu schicken, ohne die Klagen wider ihn anzugeben.